WDR 3 Hörspiel. Heute mit Sascha Zien. Schönen guten Abend. Und heute gibt es hier ein Doppelhörspiel. Zwei zum Preis von einem, ein Michael Fair Double Feature. Und das erste Hörspiel ist nichts für sensible Tierfreundseelen. Ein Rebhuhn auseinandernehmen, heißt es. Und der Titel meint eben genau das. In unserer Themenwoche Halali rund um die Jagd geht es heute darum, das Gejagte und Erlegte in ein schmackhaftes Gericht zu verwandeln. Guten Appetit. Das Rebhuhn und klemmt es zwischen den Beinen ein. Richtig fest klemmt man es ein. Du könntest es natürlich auch in den Schraubstock klemmen. Dann könnte es keinen Wank mehr tun. Aber wir legen Wert auf Tradition. Genau. Richtig. Brav. Mach's mir Freude. Mache ich. Also, man nimmt es zwischen die Beine und zieht ihm den Hals lang. Und dann sperrt man ihm den Schnabel auf und sieht hinein. Und da unten aus der Tiefe muss heiter die Sonne heraus scheinen. Siehst du, wie sie scheint? Ja, schön golden, wie sie da heraus scheint. Ganz schön. Mhm. Und nicht nur schön, sondern gesund. Und wenn es gesund ist, dann kann man es nehmen. Dann kann man es auseinandernehmen, dann kann man es essen. Und dann nimmt man den Stichel. Und dann sticht man ihm von beiden Seiten die Augen aus. Mit ein wenig Übung kommen sie ganz ringheraus. Siehst du, da haben wir sie. Zwei wunderschöne Augäpfel, die tust du separat in ein Schüsselein. In so eines? Genau, so eines. Da tust du sie hinein. Und das gibt dann ein wunderbares Dessertlein. Augencreme. Mit genug aufgeschäumtem Eiweiß und viel Zucker. Aber beim Dessert sind wir noch nicht. Zuerst reißt man ihm alle Fäden aus. Rupfen tut man es wie alles, was man rupfen kann. Es geht ganz ring. Man kann die Fäden büschelweise nehmen, so. Und dann reißt man sie einfach weg. Und dann nimmt man das Häutmesser und setzt es hier, gerade hinter dem Schnabel an. Und dann zieht man schön fein durch bis zum Bürzel. Und alle zwei Finger breit setzt man wieder an und zieht durch, bis man rundherum ist. Die Hautstreifen kann man ganz leicht abziehen. Diese kann man dann an den Salat tun. Ganz etwas Feines. Da ist jeder Speck und jeder Schinken gar nichts dagegen. So ein Geschmäcklein hat diese Hühnerhaut. Und dann nimmt man das Schöpfmesser. Ui, sieh jetzt, wie das schön rosig ist, das Fleisch. Man nimmt das Schöpfmesser und trennt hier die Lymphe heraus. Die Lymphe ist das Herz vom Rebhuhn. Man muss vorsichtig sein beim Aufschneiden. Wieder mit dem Häutmesser schneidet man vorsichtig auf und legt hier diesen Rebberg frei. Siehst du jetzt die schönen Reben im Abendlicht? Dunkelgrüne Blätter, dunkelbraune Stämme und die Erde so saftig, so fruchtig und die Büschel von Trauben, ja, hier entsteht der Traubensaft, der den Rebhuhn durch alle Adern fließt. Oh, verstehst du das? Mhm. Verstehst du das? Mhm. Verstehst du das? Mhm. Verstehst du das? Mhm. Verstehst du das? Mhm. Verstehst du das? Mhm. Verstehst du das? Mhm. Verstehst du das? Mhm. Trauben geben Traubensaft. Aha. Genau so! Jetzt reißt man die Stämme aus. Schön unten, schön dicht am Boden, so dass keine Wurzel abreißt. Man reißt die Stämme mit den Wurzeln aus. Jetzt trennt man den Stamm knapp über dieser Stelle, wo die Wurzeln vom Stamm in alle Richtungen gehen, ab. Man kann dafür das Häutmesser brauchen. Und dann nimmt man die Strünke mit den Wurzeln und knetet und dreht sie. Man tut sie kneten und drehen, kneten und drehen, kneten und drehen, kneten und drehen, kneten und drehen, kneten und drehen, kneten und drehen, kneten und drehen, kneten und drehen, kneten und drehen. Kneten und drehen! Genau! Aha! Bis es schöne Kugeln daraus gibt. Die Kugeln tut man dann auf die Seite und passt gut auf darauf. Ganz von selber werden die Kugeln dann Eier und dann ist auch schon wieder für Nachwuchs gesorgt. Man will ja nicht, dass das erste Rebhuhn, das man auseinandergenommen hat, auch das letzte ist. Und bei all dem musst du immer gut zusammenklemmen hier bei den Beinen. Das braucht Kraft. So ein Rebhuhn hat Kraft. Oh, verstehst du das? Mhm. Verstehst du das? Mhm. Verstehst du das? Mhm. Verstehst du das? Mhm. Verstehst du das? Mhm. Verstehst du das? Mhm. Oh, verstehst du das? Mhm. Verstehst du das? Mhm. Ein Rebhuhn auseinandernehmen. Rebhuhn auseinandernehmen. Ein Rebhuhn auseinandernehmen. Rebhuhn auseinandernehmen. Jetzt pass gut auf. Mhm. Jetzt pass gut auf. Mhm. Jetzt pass gut auf. Mhm. Jetzt pass gut auf. Mhm. Auf. Jetzt pass gut auf. Mhm. Jetzt pass gut auf. Mhm. Jetzt pass gut auf. Mhm. Aber dann hervorkommen aus den Eiern, die Kleinen. Dann tust du ihnen am gescheitesten, gerade von Anfang an, ein wenig in die Augen drücken und ein wenig an den Federn zupfen, dass sie merken, was ihnen dann einmal blüht und nicht mehr ganz so blöd tun, wenn es soweit ist. Ja, aber das dünkt mich jetzt doch bald ein wenig grausam. Sie sind doch dann erst gerade auf die Welt gekommen. Sie sind doch dann erst frisch da. Und noch so klein. Grausam! Was heißt hier grausam? Ich kann dir noch viel Grausameres erzählen. Also, nicht blöd getan jetzt. Es geht weiter. Jetzt nimmst du es, komm, klemm es ein hier. Aber ja, das braucht wirklich viel Kraft. So wie das zappelt. Siehst du, das musst du eben noch lernen, wie man auf Dauer so ein Rebhuhn hält. So, jetzt dreht man ihm so richtig endgültig den Hals um. Dreh ihm den Hals um, dann zappelt es auch nicht mehr dermaßen. So? So! So. So. So. So, genau. Dreh ihn einfach um. Zack. Zack. Zack. Zack. Zack. Zack. Ein Rebhuhn auseinandernehmen. Rebhuhn aus ein andernehmen. Ein Rebhuhn auseinandernehmen. Rebhuhn aus ein andernehmen. Rebhuhn auseinandernehmen. Rebhuhn aus ein andernehmen. Ein Rebhuhn auseinandernehmen. Genau. Und den Rest Fleisch nimmt man dann heraus, wie man Fleisch aus allem herausnimmt, was Fleisch gibt. Ja, gut. Ja, gut. Ja, gut. Okay, das Rebhuhn ist jetzt küchenfertig. Ein Rebhuhn auseinandernehmen von Michael Fehr. Ein Hörspiel in unserer Themenwoche. Halali. Und wir legen direkt noch einen drauf. Der doppelte Fehr. Hier gibt es jetzt noch das Kurzhörspiel Babel, untermalt von einem abgedrehten Western-Soundtrack. Guckt der Architekt des Turms zu Babel auf die Bauarbeiten, aber auch auf den Einsturz seines Werkes. Babel. Alles rot. Oder mindestens rötlich. Da der Ort an sich in recht schnöder Öde liegt, wo sich ohnehin lange Zeit alles gleich bleibt, sei die Aussicht so weit, so gut, kurz und bündig mitgeteilt. Schutt und Asche überall, öfters einiges gröberes beliebiges Geröll und über allem liegt ein rötliches Pulver verstreut, das unverschämt sehr stäubt und so rötlich, wo man hinblickt, die Luft verpulvert. Jetzt aber liegen auf allen größeren flachen Plätzen extreme Backsteinbalken, exakte Stab. Und da steht im Staub kurz und pfündig, stämmig der Straube wilde Erbauer selbst auf der Baustelle. Dickem Umhang mit Kapuze. Die Kapuze abgelegt. Das Kinn, wie auch übrigens der Rest der Fresse, rötlich gepudert und gefleckt gen Himmel gereckt. Lenkt die Maulecken mordsenorm, stolz gesenkt, das Augenmerk ins Gelände. Indem es in etlicher Ferne, in rötlicher Szene, mehr als Schemen, denn als Gebäude, eine unmenschliche Säule zu sehen gibt. Da steht er. Der verreckte, hehre Architekt an einem hilben, lauen Ecken des Geschehens. Die Arme verschränkt. Und da steht neben diesem... Diesem eigentlich recht ähnlich, in Umhang mit Kapuze, ein Mensch. Nämlich der Haltgiebreck, Haltgiebreich des Architekten. Und neben diesem ein Mensch. Der Haltgiebreck des Haltgiebrecken. Da auch das Augenmerk des Architekten aus den Himmelsgefilden langsam bei humaneren Belangen anlangt, starren nun alle drei eine Weile lang stur über die Flur weg auf die Welts immense Säule, die bereits als eine Art Schemen ihrer einstigen Prominenz stetig wachsend hoch in den Himmel zeigt. In der drin, an der dran und um die drum es entsprechend wuselt, während die Stapel immer mindern. Und hoch! Zieh! Menschen über Menschen. Den dreien eigentlich recht ähnlich in Umhang mit Kapuze. Auch Frauen und nicht minder. Gewaltfrauen sind das. Und Gewaltsmänner sind das, die da bauen? Rötliche Backsteine fahren mit Menschenkraft ihrem Platz im Bauwerk entgegen. Steine über Steine, noch einmal unendlich mal mehr als Menschen. Ein schweres, lautes Durcheinander, aber mit Drang immer nach der Säule hin. Alle reden, rufen, laufen, heben, schleppen, schnaufen. Rufene, laufene, hebene, schleppene, schnaufene. Rufene. An der Säule Hebel, Züge und andere Werkzeuge, mit denen Menschen unermüdlich Steine hieven. Baulärm überall. Der Architekt und Bauherr aus seinem milden Winkel will die treuen Arbeiter weiter anfeuern. Darum schreit er ins Getümmel. Guck dort, den Lümmel, wie der Kraft hat. Bald hat er einen Stein anvisiert, bald abtransportiert und umplatziert. Oder dort, wie die Gruppe schuftet. Verblüffend. Das wird einst ein Gebäude zur reinsten Freude. Vom Acker hier packen wir's an, bauen gehen Himmelsgefilde himmelhoch. Er schnalzt herrisch, jauchzt närrisch, verwirft die Hände. Guckt euch das an, ich habe Größenwahn. Ja, ob das so großartig ist, ich weiß nicht. Mucks der Giebhaltreck, kassiert drauf auf die Schnelle eine massive Maulschelle, dass er sich eine Zeit die wehe Wange massieren muss. Dann kriegt der Architekt die unbändig wehenden Arme wieder ein. Und nach anständigem Warten verschränken die beiden Menschen neben ihm ihre ihm nach. Er macht einen Schritt weg von ihnen. Der eine einen kleinen. Der zweite einen kleinen diesem nach. Das ist alles mir in den Sinn getrudelt. Eingefallen, der ganze Plunder. Ein Wunder, jubelt der Architekt. Guckt einmal, wie alle arbeiten nach meinem Sinn und Geist. Einer dem anderen in die Hände, einmal ehrlich. Das spricht Bände für den Witz meiner Skizze und meine Organisation. Und der Trutzturm ist nun mein gerechter Lohn. Also, in die Hände gespeit und weitergebaut, ruft der Haltgiebreck des Haltgiebrecken von selber. Worauf der direkt neben diesem sehr vernehmlich und sehr verächtlich schnaubt. So nimmt alles seinen Lauf. Und wie das immer wuselt, dass es einen gruselt. Und alle haben Tatendrang, objektiv ein Kollektiv. Viele machen Hauruck und Ruckzuck und Zackzack. Sogar die Trägerin besorgen ihren Beitrag lieber selbigen Tags als morgen und sind emsig bei der Sache. Eifrig wird Stein gegen Stein geleimt und so das Gemäuer aufgetürmt. Allensamt und sonders scheint das Gebäude ein liebes und teures Anliegen. Unter jeglichem Schuhwerk stäubt es rötlich. Die allermeisten haben gar keins. Und es stäubt direkt unter den bloßen Füßen weg. Wie das hochgeht! Der Architekt in Euphorie hebt schon die Fäuste, will Victory rufen. Guck dort oder guck dort, ruft er noch. Alles stäubt und steigt. Da kommt abwärts im sogenannten freien Fall aus der Luft rötlich ein ziemlicher Backstein geflogen. Knallt den dreien vor den Füßen in den Staub, dass sie unerkannt stark husten müssen. Der Architekt knallt sogleich die flachen Hände an die Schläfen. Leck mir am Arsch. Macht er haarscharf verfehlt. Es geht fehl. Machen die zwei Menschen, reißen die Kapuzen hoch, um darunter Schutz zu suchen, ob es nutzt oder nicht. Und sie haben recht, denn jetzt herrscht Desorganisation. Desorientierung, Irrsinn. Jetzt geht es erst echt los. Es regnet Backsteine. Bald regnen in der Ferne auch Menschen unter Geschrei, welches weithin schallt von der Säule hinunter. Nah fliegt ein Backstein auf einen Mann, der eben die Kapuze abgelegt, die Fresse gen Himmel reckt. Noch einer auf noch einen, noch einer auf noch einen. Und weiter dergleichen. Ein Backstein fliegt auf einen Mann auf einer Backsteinbeige. Der Mann vom Stapel runter auf einen Mann unten. Langsam will der eine oder andere weg. Auch Frauen. Bald viele und eigentlich ziemlich alle. Ein Mann und eine Frau prallen in ihrem Lauf blöde aufeinander. Ihnen zum Trotz fliegt ein Backsteinklotz auf sie. Sie fliegen um. Ein Haufen Menschen prallt aufeinander. Ein Haufen Backsteine regnet nieder. Alle bleiben liegen. Die noch laufen können, knallen. Dem Architekt ähnlich. Flachen Hände an die Köpfe und laufen, was sie können. Sünde und Schade, schreien die Menschen. Oder sie brabbeln ihren Blödsinn vor sich hin. Trachten nach einem Dach, um darunter Schutz zu suchen. Ein Mann fliegt im Fliehen über den Architekt hinweg, der jetzt kniet. Nur weg! Ein Haufen kommt heran. Die Haltgebrecken gehen auf die Knie. Der Haufen segelt über die drei hinweg. Nur weg! In der Ferne regnen Backsteine von der Säule hinunter. Man kann zusehen, wie es immer mehr Steine von der Säule reißt. Und immer Menschen. Und der Turm nun zusehends mindert. Alles rötlich. Nah fliegt ein Backstein auf einen Mann, der Mann um. Auf dem Backstein, auf dem Mann, ein Mann, auf den ein Backstein fliegt. So kommt ein Haufen zusammen, auch aus Frauen. Und als er sämtlich liegt, fliegt ein Haufen Backsteine drauf. So entstehen statt Beigen an allen Stellen Backsteinhaufen. Bald ist der vorher hehre Turm weder mehr noch minder. Sondern nur mehr auch so einer. Nur ein ziemlicher. Nun eilt eine Frau herbei, bleibt bei den dreien unversehens stehen, brabbelt vor sich hin. Bleibt unverständlich, verwirft die Hände, wirft sich über die drei hinweg. Nur weg! Dann eilt eine heran, die versteht man. Sünd und Schade um den schönen Turm, aber nun weg, nur weg! Brüllt sie. Sie verwirft die Hände, will fliehen, will weg, während die drei die Köpfe in den Staub legen, Hände und Kapuze drüber. Da trifft die Frau einen Backstein und sie fliegt um vor den dreien auf den Backstein, der vor ihnen im Staub liegt. Da fliegt noch ein Backstein und trifft die Frau noch einmal. Man vernimmt ein verständliches Wort von einem, der läuft. Sünde und Schade, nur weg. Da trifft jenen einen Backstein und er fliegt um, um weiter stumm zu bleiben. Viele laufen um ihr Leben. Man hört Geschrei und Gebrabbel, aber versteht es nicht. Wo aber einer etwas von Sünd und Schade schreit, ereilt ihn sogleich ein Backstein. Die drei graben die Köpfe in die Asche, während im Vergess, ohne dass sie dessen gewärtig wären, die Ärsche gen Himmel ragen. Backsteine fliegen herunter und schlagen überall ein. Sünd und Schade muckst der Architekt, schluckt aber Asche dabei und man versteht ihn nicht, vergraben wie er ist. Als die drei, um einen Atemzug zu nehmen, die Köpfe heraus. Ziehen, brabbeln sie und verstehen sich nicht. Allmählich ist die Sicht echt schlecht. Nun ist kein Halten mehr. Kein Stein bleibt auf dem anderen haften. Alles fährt mit elender Kraft entfesselt durch die Luft, um sich sämtlich in Schutt und Asche zu verwandeln. Rötliches Pulver überall. Und irgendwo darin ein Architekt, zwei Haltgebrecken, die sich irgendwann trauen, aufzuschauen, im Kauern die Schuhe enger zu binden, aufzustehen, um in Windeseile Reißaus auszunehmen und vom Ort zu verschwinden. Nur weg.